Die Malteser, Fragment von Friedrich von Schiller. Entwurf: Malta ist von der ganzen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang geschworen. Mit den türkischen Befehlshabern Mustafa und Piali sind die Korsaren, Ulus Ciali und Dragut und die Algierier Haskem und Kandelissa vereinigt. Die Flotte der Türken liegt vor den beiden Seehäfen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsatz auf die Insel gebracht werden. Zu Lande haben die Türken das Fort San Elmo angegriffen und schon große Vorteile darüber gewonnen. Der Besitz dieses Forts macht sie zu Herren der zwei Seehäfen und setzt sie in Stand, Saint-Angers, Saint-Michael und Il Borgo anzugreifen, in welchen Plätzen die ganze Stärke des Ordens enthalten ist. Lavalette ist Großmeister von Malta. Er hat den Angriff der Türken erwartet und sich darauf bereitet. Die Ritter sind nach der Insel zitiert worden und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen 10.000 Soldaten auf derselben, Kriegs- und Mundvorrat genug, die Festungswerke in gutem Stand. Aber dem ungeachtet ist auf einen Entsatz von Sizilien gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werke zugrund richten und die Mannschaft aufreiben müssen. In jedem Angriff gehen Ritter und Soldaten zugrunde, und wenn also kein Sukkurs ankommt, so muß es, wenn die Türken aushalten, doch zuletzt an Verteidigern fehlen. Ebenso ist es mit den Festungswerken, welche einer fortgesetzten Bestürmung nicht widerstehen können. Lavalette hat alle Ursache, einen Entsatz von Sizilien aus zu hoffen, da der Untergang von Malta die Staaten des Königs von Spanien in die größte Gefahr setzt. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstützung zugesagt und seinem Vizekönig zu Sizilien deshalb Befehle gegeben. Eine Flotte ist in den Häfen dieser Insel zum Auslaufen fertig, viele Ritter und andere Abenteurer sind herbeigeströmt, sich auf derselben nach Malta einschiffen zu lassen. Die Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Vizekönig unermüdet, um das Auslaufen dieser Flotte zu beschleunigen. Aber die spanische Politik ist viel zu eigennützig, um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die Macht der Türken schreckt die Spanier. Sie suchen Zeit zu gewinnen, wollen mit dem Angriff warten, bis die Türken geschwächt sind und sich nicht in Gefahr setzen. Es liegt ihnen nichts daran, ob der Orden seine Kräfte dabei zusetzt, wenn er nur nicht ganz untergeht und die Tapferkeit der Ritter ist ihnen Bürge, dass sie den Türken schon zu schaffen machen werden. Ihre Hoffnung ist, dass die Türken durch den Widerstand des Ordens nach und nach so geschwächt werden sollen, dass sie entweder die Belagerung von selbst aufgeben oder zuletzt mit weniger Gefahr aus dem Felde geschlagen werden können. Der Viceroy von Sizilien hält also den Orden mit Sukkurs Versprechungen hin, aber er leistet nichts. Unterdessen, dass er zögert und Lavalette unaufhörlich in ihn dringen lässt, wird das Fort San Elmo von den Türken immer heftiger bedrängt. Das Fort ist an sich selbst kein sehr haltbarer Platz. Wegen des engen Terrains hat man nicht Werke genug anbringen können. Es kann außerdem nicht viel Mannschaft fassen, und da diese sich bei jedem Angriff der Türken vermindert, so sind immer neue Zuflüsse nötig. Die Türken haben schon einige Außenwerke im Besitz, ihr Geschütz beherrscht die Welle, und viele starke Breschen sind schon geschossen. Die Besatzung wird durch die Werke nicht beschützt und ist, aller ihrer Tapferkeit ungeachtet, ein leichter Raub des feindlichen Geschützes. Unter diesen Umständen suchen die Ritter dieses Postens bei dem Großmeister an, sich an einen haltbaren Ort zurückziehen zu dürfen, weil keine Hoffnung da sei, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter stellen dem Großmeister vor, dass er die elmoischen Ritter ohne Nutzen aufopfere, dass es nicht gut getan sei, die Kraft des Ordens durch eine hoffnungslose Verteidigung eines unhaltbaren Platzes nach und nach zu schwächen. Besser wär es, die ganze Stärke desselben an dem Hauptort zu konzentrieren. Die Türken selbst könnten nichts so sehr wünschen, als dass sich der Großmeister Antetier seine besten Ritter nach und nach auf diesem entblößten Posten hinzuopfern und so weiter. Diese Gründe sind sehr scheinbar, aber der Großmeister denkt ganz anders. Ob er selbst gleich überzeugt ist, dass San Elmo nicht behauptet werden kann und die Ritter schmerzlich beklagt, die dabei aufgeopfert werden, so halten ihn doch zwei Gründe ab, den Platz preiszugeben. Erstens liegt alles daran, dass ich Elmo so lang als möglich halte, um der sizilischen Hilfsflotte Zeit zu verschaffen, heranzukommen. Denn ist jenes Fort in den Händen des Feindes, so kann dieser beide Seehäfen verschließen, und der Entsatz ist schwerer. Auch würden die Spanier dann, wie sie gedroht, zurücksegeln. Zweitens, ist Elmo über, so kann der Feind seine ganze Stärke konzentriert auf das Zentrum des Ordens richten und, indem er ihm den Sukkurs von außen abschneidet, ihn nach und nach in Kämpfen erschöpfen. Zwingt man die Türken aber, Elmo im Sturm zu ersteigen, so wird erstens ihre Macht geschwächt und sie sind zu großen Unternehmungen auf den Hauptort weniger fähig. Und zweitens, was für den poetischen Gebrauch das Wichtigste ist, man erschreckt sie durch dieses Beispiel verzweifelter Gegenwehr schon an der ersten Instanz und gibt ihnen einen solchen Begriff von der christlichen Tapferkeit, dass sie die Lust verlieren müssen, dieselbe auf neue Proben zu setzen. Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Teil seiner Ritter, die Verteidiger des Fort San Elmo, der Wohlfahrt des Ganzen aufzuopfern. So grausam dieses Verfahren ist, so würde es doch nicht mit den Gesetzen des Ordens streiten, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Religion hinzugeben. Aber zu einer blinden Unterwerfung unter ein so grausames Gesetz gehört der reine Geist des Ordens, weil die Unterwerfung von innen heraus geschehen muß und nicht durch äußere Gewalt kann erzwungen werden. Es gehört dazu, erstens eine blinde Ergebung in den Schluss des Großmeisters, also die Überzeugung von seiner Gerechtigkeit und Weisheit, zweitens eine fromme Religiöse, von allen andern menschlichen Interessen abgezogene Denkart, verbunden mit einem hohen Heroismus. Aber dieser reine Ordensgeist, der in diesem Augenblick so notwendig ist, fehlt. Kühn und tapfer sind die Ritter, aber sie wollen es auf ihre eigene Weise sein und sich nicht mit blinder Resignation dem Gesetz unterwerfen. Der Augenblick fordert einen geistlichen, idealistischen Sinn, und ihr Sinn ist weltlich, realistisch. Sie sind von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet. Sie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht. Sie haben ein Interesse gegen die Pflicht des Augenblicks. Sie sind Helden, aber nicht christliche, nicht geistliche Helden. Die Liebe, der Reichtum, der Ehrgeiz, der Nationalstolz prägen ihre Herzen. Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Viele Ritter überlassen sich offenbar den Ausschweifungen, denn Lavalette, der eine liberale Denkart besitzt und selbst von gewissen Menschlichkeiten sich nicht frei weiß, hat durch die Finger gesehen. Jetzt aber, da aus diesen Unordnungen sich gefährliche Folgen erzeugen, da sie zu Spaltungen und innerem Krieg in dem Orden Anlass geben, sieht er sich genötigt, den Orden zu reformieren und in seiner ersten Reinheit herzustellen. Er verbietet die Glücksspiele, die Pracht in Kleidern und die Gelage und bringt durch diese Reformen die Ritter gegen sich auf, die sein Betragen willkürlich und tyrannisch finden und behaupten, dass jetzt keine Zeit sei, sie einzuschränken, dass der Krieg und die Gefahr die Freiheit begünstige.